Wortlos setzte sich der Arzt, nachdem er seine Mutter geküsst, seinem Vater und Bruder die Hand gedrückt hatte. Er nahm aus der runden Schüssel in der Mitte der Tafel das Kotelett, das man ihm übrig gelassen. Es war trocken und kalt. Es war sicher das Schlechteste. Er dachte, man hätte es doch auf dem Herd lassen mögen, bis er heimkam. Man hätte nicht den Kopf verlieren müssen des einen Bruders wegen, ihn aber vergessen, den anderen Bruder, den älteren Bruder. Die Unterhaltung, eben unterbrochen, wurde vom gleichen Punkte weitergeführt. Was ich täte, sagte die Mutter zu Jean. Ich richtete mich vor allem reich und vornehm ein. Es müsste in die Augen stechen. Ich würde mich in der großen Welt zeigen, hoch zu Pferde. Dann würde ich eine oder die andere interessante Prozessangelegenheit in die Hand nehmen und mich bei Gericht gut einführen. Ich würde eine Art Liebhaberrechtsanwalt werden, den man sehr sucht. Gott sei Dank, du hast ausgesorgt. Es wäre nur deshalb, dass du das Resultat all der Mühe und Arbeit nicht eben verlierst und dann, weil ein ordentlicher Mann immer eine Beschäftigung haben muss. Der alte Roland beim Schälen einer Birne vergaß nicht zu erklären, Christi, was ich täte! Ich müsste ein niedliches Schiff haben, einen Kutter nach der Art, wie ihn die Lotsen fahren, und dann los bis zum Senegal, jawohl. Pierre, der nun an die Reihe kam, sagte seine Ansicht. Nicht das Geld sei es, was moralische Geltung gibt. Geld mache auch nicht den geistigen Wert eines Menschen aus. Durchschnittsnaturen würden vom Gelde nur umso tiefer herabgezogen. Aber in den Händen eines starken Geistes stelle es eine außerordentliche Macht dar. Aber diese starken Geister seien selten. Wenn Jean einer von diesen starken Geistern wäre, dann könne er es jetzt beweisen, da er keine Tagessorgen mehr kenne. Aber dazu gehöre Arbeit, nochmals Arbeit und tausendmal mehr Arbeit als sonst. Dann heiße es nicht, ich plädiere für oder gegen die Witwe X oder die Waise Y, bloß um für jeden gewonnenen oder verlorenen Prozess ein paar Groschen zu erraffen, sondern es heiße dann, ein Gelehrter von Größe werden, ein Stern ersten Ranges, eine Leuchte der Wissenschaft. Er setzte hinzu, hätte ich nur Geld. Hätte ich Geld, ich schlüge die Welt in Scherben und machte sie neu. Der Vater hob die Achseln. Na ja, ich sage es, das einzig Schöne im Leben ist, so mit der guten Weile und der guten Laune immerzu mit. Der Mensch ist kein Dromedar, zum Lastenschleppen ist er nicht geboren. Das heißt, kommt einer als armer Lump auf die Welt, dann heißt es schuften. Ja? Es ist ein Unglück, was hilft es? Man muss sich rackern, dass die Fetzen fliegen. Aber wenn man sie hat, die Millionenrente, verdammt nochmal und zugenäht, da müsste man ja aus der Tobsuchtszelle entsprungen sein, wenn man da noch seine guten Kräfte an Arbeit verplempern sollte. Ja. Pierre antwortete sehr gemessen. Unser beider Ideal ist nicht das gleiche. Ich kann auf der Welt nur Wissen achten und Einsicht. Alles andere verachte ich. Die Mutter gab sich immer Mühe, die Zusammenstöße zwischen Vater und Sohn zu mildern. Sie lenkte daher das Gespräch ab, sprach von einem Morde, den man ein paar Tage vorher in Bolbec-Nointeau begangen hatte. Sofort waren alle Feuer und Flamme, wo und wie der Mord geschah, alle waren angelockt von dem Geheimnis des Schauers, von dem Dunkel der bösen Tat, die um jedes Verbrechen webt und auf jedes menschliche Sein ihren großen fremden Zauber übt. Doch der Alte zog jeden Augenblick die Uhr. »Vorwärts«, sagte er, »wir müssen fort, es ist Zeit.« Pierre scherzte, »aber es ist erst eins. Das war doch nicht notwendig, dass ich mein Kotelett dieser Sache wegen kalt bekam.« »Kommst du mit zum Notar?«, fragte die Mutter. Er antwortete kurz, »ich? Nein.« »Wozu, was soll ich da?« »Höchst überflüssig.« Jean blieb still, als handle es sich nicht um ihn. Aber als man von der Mordaffäre geredet hatte, da hatte er sich geäußert, hatte als Jurist einige Gedanken ausgesprochen, hatte Betrachtungen über Verbrecher und Verbrechen losgelassen. Nun war er in Schweigen versunken, aber sein heller Blick, die lebhafte Röte seiner Wangen, ja selbst der Glanz seines Bartes, alles sprach von seinem Glück. Als die Familie fort war, fand Pierre sich von neuem allein. Nun setzte er seine Forschungsreise von heute Morgen fort. Er ging auf die Wohnungssuche. Nachdem er 3 Stunden Trepp auf Trepp abgewandert, entdeckte er endlich auf dem Boulevard François Premier eine ganz reizende Sache. Ein großes Zwischengeschoss mit Ausgang in 2 verschiedene Straßen, 2 Salons, eine verglaste Galerie, wo die Kranken sich unter Blumen ergehen mochten, während sie warteten, aufgerufen zu werden, und endlich ein bezauberndes Esszimmer, rund, mit der Aussicht aufs Meer. Als er abschließen wollte, ließ ihn der Preis von 3.000 Francs zögern, denn es hieß im Vorhinein ein Quartal zahlen. Er hatte nichts, nicht einen Heller. Das winzige Vermögen, das sein Vater sich zusammengespart, belief sich auf nicht mehr denn 8.000 Francs Rente. Oft hatte sich Pierre Vorwürfe gemacht, seine Eltern in eine schwierige Lage gebracht zu haben, durch sein langes Zaudern in der Wahl des Berufs, durch seine immer wieder unterbrochene Laufbahn, sein ewiges Wiederbeginnen. Jetzt ging er, versprach sich in 2 Tagen zu entscheiden. Es kam ihm der Gedanke, seinen Bruder um ein Darlehen zu bitten, nur das erste Quartal oder das erste Halbjahr, ein Darlehen von 1.500 Francs, zahlbar im Augenblick, da Jean sein Erbe antreten würde. Es ist ja nur hochgerechnet auf ein paar Monate ausgeborgt, dachte er. Ich kann das Geld vielleicht vor Jahresschluss zurückgeben. Eine einfache Sache. Er wird es gern für mich tun. Es war noch nicht 4 Uhr. Er hatte nichts zu tun, nicht das Geringste. So setzte er sich in den öffentlichen Park. Lange blieb er auf seiner Bank, ohne Gedanken, die Augen am Boden, niedergedrückt von schweren Ahnungen, die nach und nach traurig wurden. Und doch hatte er in früheren Tagen seit seiner Rückkehr in das väterliche Heim so gelebt und doch nicht so grausam die Leere des Daseins gefühlt und die Qual seiner Untätigkeit. Wie hatte er die Stunden von morgens bis Mitternacht zugebracht? Planlos dahin am Strande zur Zeit der Flut, planlos dahin durch Straßen und Plätze, planlos in Kaffeehäuser, bei Marowsko, überall. Aber jetzt plötzlich wurde ihm das Dasein, das er bis dahin getragen hatte, verhasst, unerträglich. Hätte er nur ein paar Groschen gehabt, so hätte er einen Wagen genommen, eine lange Spazierfahrt, weit über Land begonnen, vorbei an den Grenzgräben der Bauerngüter, dahin im Schatten der Buchen und Ulmen. Aber er musste rechnen. Mit dem Preis für ein Glas Bier. Mit dem Geld für eine Marke. Freiheiten dieser Art konnte er sich nicht gestatten. Jetzt fühlte er, dass es hart ist, mit 30 Jahren unter bitterem Erröten seine Mutter von Zeit zu Zeit um ein Goldstück anzubetteln, und er flüsterte, während er den Boden mit dem Ende seines Stockes aufhüllte: Himmel, wenn ich nur Geld hätte! Von neuem bohrte sich der Gedanke an seines Bruders Erbschaft in seine Seele wie der Stich eines bösen Insekts. Er vertrieb ihn voll Zorn, denn er wollte sich nicht dem Neid überlassen. Rings um ihn spielten Kinder im Staube der Straße. Sie waren blond, hatten lange Haare, trugen sehr ernste Mienen zur Schau. Und mit der gespanntesten Aufmerksamkeit bemühten sie sich, kleine Berge aus Sand zu bauen und sie gleich nachher zu zerstören. Das war ein finsterer, böser Tag für Pierre. Einer von denen, da man tief in die dunklen Winkel seiner Seele blickt, da man alle Falten entblößt. Und was wir tun und lassen, ist doch nur dasselbe, was da diese dummen Kinder treiben, dachte er. Ist es nicht doch das Beste, was das Dasein bieten kann, 2 oder 3 von diesen unnützen kleinen Wesen in die Welt zu setzen, sich darum zu sorgen und daran zu freuen, bis sie größer werden? Und er sehnte sich nach der Ehe. Man kann nie so ganz verloren sein, wenn man nicht allein ist. Und sei es nur, dass man jemanden neben sich leben fühlt, dass man weiß, er ist da in den Stunden der Verwirrung und des Zweifels. Ja, es ist eine große Sache, einer Frau du zu sagen, wenn man leidet. Er dachte an Frauen. Er kannte sie so wenig, hatte er doch als Student nur Eintagsbekanntschaften gehabt, flüchtige Liebesbande, die rissen, wenn der Monatswechsel aufgezehrt war und die neu geknüpft wurden im nächsten Monat. Und doch musste es gute Frauen geben, voll von Süßigkeit oder voll von Trost. War nicht seine Mutter das kluge Licht, der holde Zauber des väterlichen Hauses? Eine wahre Frau wollte er kennenlernen. Er erhob sich, um Frau Rosemilie einen Besuch abzustatten, aber er setzte sich wieder hin. Sie missfiel ihm doch im Grunde. Ihr guter Menschenverstand war gemein und banal. Und hatte es nicht allen Anschein, dass sie seinen Bruder vorzog? Er wollte es sich nicht klar eingestehen, und doch, diese Bevorzugung wog schwer, wenn er den Menschenverstand der Witwe zu leicht befand. Wenn er auch seinen Bruder liebte, er konnte nicht anders, er musste ihn als Mittelmäßigkeit erkennen, an sich aber glauben als an ein höheres Wesen. Er konnte hier nicht bleiben bis zur Nacht, und wie gestern Abend frug er sich voll Angst, was tun, was tun? Er musste Zärtlichkeit fühlen, eine weiche Umarmung, ein Wort des Trostes, Trost von wem? Er konnte es nicht sagen, aber diese Stunde war eine von den Stunden der Schwäche, ein Augenblick der Ohnmacht, da er die Liebkosung einer Frau nicht missen konnte, die Berührung einer Hand, das Knistern eines seidenen Kleides, ein beschatteter Blick aus schwarzen Augen oder blauen. Danach hungert es, danach schreit es, unser armes Herz.